Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 111. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Da ich mir spätestens seit Folge 108 vorgenommen habe, Ausflüge aufs zahlenmystische Glatteis mangels geeigneten Rüstzeugs tunlichst zu meiden, widerstehe ich jeder Versuchung, in der Zahl 111 etwas anderes als die neuseeländische Notrufnummer zu erkennen. Dahingehend geneigte HörerInnen werden ohne dies im Internet mehr als fündig. Ich beschränke mich also darauf, mit dieser Folge 111 nach fast fünfjähriger Laufzeit der Sendereihe das zweite und letzte Kapitel des fünften und letzten Buches einzuläuten. Als Sendungsgast darf ich Bruno Kradochwil begrüßen. Zweites Kapitel: Vom Teufel geholt. Der Himmel und die Erde und alles, was dazwischen ist, meint ihr, es sei zum Spaß erschaffen? Koran. Die Zäsur. Die Wende der 80er Jahre macht eine ziemlich scharfe Zäsur. 1888 ist das Dreikaiserjahr. Am 9. März stirbt, fast 91-jährig, Wilhelm I. Am 15. Juni nach 99-tägiger Regierung Friedrich III. Und es beginnt die wilhelminische Ära, deren politische Grundzüge schon in den allerersten Jahren deutlich hervortreten. 1889 wird vom Reichstag die erste Flottenverstärkung bewilligt. In demselben Jahr beginnt das französische Kapital, die russische Industrie in großem Maßstab zu finanzieren, nachdem schon im Dezember des vorhergegangenen Jahres die erste russische Staatsanleihe von 500 Millionen Franken aufgenommen worden war, der alsbald weitere folgen. Am 20. März 1890 erfolgt der Rücktritt Bismarcks. Der russische Rücksicherungsvertrag wird von dem neuen Reichskanzler Caprivi als zu kompliziert nicht erneuert. Dasselbe Jahr bringt das Ende des Sozialistengesetzes, dessen Verlängerung vom Reichstag abgelehnt wird, und bei den Neuwahlen einen Sieg der Linken. Im Frühjahr 1888 hält Georg Brandes an der Kopenhagener Universität Vorträge über den deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche, die zum ersten Mal die europäische Aufmerksamkeit auf dessen Werke lenken. Im Januar 1889 erleidet Nietzsche seinen geistigen Zusammenbruch. Fast gleichzeitig beginnt er in seinem Vaterland gelesen zu werden. Ein Jahr später besitzt er die exzessive Berühmtheit, die er in einem seiner letzten Briefe seinem Verleger prophezeit hatte. Um dieselbe Zeit dringen Tolstoi und Ibsen erobernd nach Deutschland, England, Frankreich. In der Saison 1889 auf 1890 wird die Berliner Freie Bühne eröffnet und die gleichnamige Zeitschrift gegründet, womit sich der Sieg der naturalistischen Bewegung entscheidet. Im Parallel läuft der Durchbruch des Verismo in Italien. 1889 erscheinen Strindbergs Vater, Hauptmanns Vor Sonnenaufgang, Sudermanns Ehre, Lilienkrons Gedichte, Richard Straussens erste große Symphonie Don Juan, Bergsons erste Studie, die schon sein ganzes philosophisches Programm enthält. 1890 treten Hansons, Wedekinds, Metterlings, Mascagnis bedeutsame Erstlingswerke ans Licht. Hunger, Frühlingserwachen, Prinzess Madeleine, Cavalleria Rusticana. Leibl, Liebermann, Ude, bisher unbeachtet, beginnen allgemeinen Verdruss zu erregen. Wille zur Macht als Dekadenz. Es ist überaus symptomatisch, dass der Held des stärksten Dramas dieser Epoche, Oswald Alving, der geistigen Auflösung verfällt und dass der Philosoph, der Maler und der Musiker, die das Zeitalter am eindringlichsten und repräsentativsten verkörperten, Nietzsche, Van Gogh und Hugo Wolf, dieselbe Katastrophe erlitten. In diesen vier großen Lebensschicksalen, welthistorischen Symbolen höchsten Ranges, erklärt der Geist der Zeit sich tragisch gegen sich selbst wendend seinen Bankrott. Dabei schien, bloß von außen betrachtet, das Zeitalter von höchster Vielfalt erfüllt. Doch war dieser robuste Drang zur Realität in Wahrheit eine Krankheitserscheinung. Als einseitige und hypertrophische Ausbildung einer Eigenschaft auf Kosten aller anderen und unbewusster Versuch, eine unheilbare Haltlosigkeit, Lebensunfähigkeit und innere Leere durch krampfhafte äußere Aktivität, einen fast manischen Bewegungsdrang zu kompensieren. Diesen paradoxen Zusammenhang zwischen Verfall und scheinbar kraftvoller Betätigung des Lebenswillens hat Nietzsche in seiner Philosophie vorbildlich zur Darstellung gebracht. Die Geburt des Willens zur Macht als dem Geiste der Dekadence. Im Ecce Homo sagt er, abgerechnet nämlich, dass ich ein Dekadent bin, bin ich auch dessen Gegensatz. Der Gegensatz ist der Übermensch. Aber, und dies ist der tiefste Sinn der nietzschischen Philosophie, den er selber sehr wohl kannte, nur zumeist nicht verstehen wollte, der Übermensch ist der Dekadent noch einmal. So schwebt sein Gedankengedicht als ein erhabenes Paradigma über dem sterbenden Jahrhundert. Als die tiefste Kritik des europäischen Nihilismus und als dessen höchste Inkarnation. Denn einen extremeren Nihilismus als die restlose und ausschließliche Bejahung des Lebens gibt es nicht. Weil das nackte Leben, wie Nietzsche selber unzählige Male hervorgehoben hat, nichts ist als die völlige Abwesenheit jeglicher Art von Sinn. Hegel und Halske. Im letzten Akt der Neuzeit, die mit dem Immoralismus der Renaissance anhebt und im Immoralismus Zarathustras untergeht, war Deutschland der führende Agonist. Beginnen wir mit der Betrachtung der oberflächlichsten Lebensäußerungen. Des Rinden- und Bastgewebes des Zeitkörpers sozusagen, so bemerken wir Deutschland an der Spitze fast der gesamten Großfabrikation, tonangebend im Geschützbau, im Schiffsbau, in der optischen, chemischen und elektrotechnischen Industrie. Sehr im Gegensatz zum alten Deutschland. In Berlin regieren nicht mehr Fichte und Hegel, sondern Siemens und Halske. Und statt der Brüder Humboldt die Brüder Bleichröder. In Jena gelangt als Nachfolger Schillers Zeiss zu Weltruf. In Nürnberg werden Dürers Werke von Schuckerts Werken abgelöst. Frankfurt am Main muss vor Höchst am Main weichen und an die Stelle der Farbenlehre tritt die Farben AG. Das neue Tempo. Eine der wesentlichsten Veränderungen im äußeren Gestus des Zeitalters ist das Heraufkommen eines neuen Tempos. Eilfertige Kleinbahnen, Großomnibusse, Tramways. Anfangs mit Pferden oder Dampf, bald auch elektrisch betrieben, beherrschen das Stadtbild. Blitzzüge, von Jahr zu Jahr verbesserte Telefone, täglich wachsende Telegrafenanlagen besorgen den Fernverkehr. Dieses ebenso komplizierte wie zentralisierte Kommunikationssystem verleiht dem Menschen nicht bloß eine erhöhte Beschleunigung, sondern auch Allgegenwart. Seine Stimme, seine Schrift, sein Leib durchmisst jede Entfernung. Sein Stenogramm, seine Kamera fixiert jeden kürzesten Eindruck. Er ist überall und infolgedessen nirgends, umspannt die ganze Wirklichkeit aber in Form von totem Wirklichkeitsersatz. Ein erschütterndes Symbol dieses Seelenzustandes ist der Untergang der Titanic, des größten Luxusschiffes der Welt, das bei seiner ersten Ausfahrt den Schnelligkeitsrekord schlägt, aber um den Preis des Todes. Ins Humorhafte gewendet erscheint dasselbe Motiv in Jules Vernes Reise um die Erde. Phileas Fogg, dessen Leben sich bisher mit mathematischer Gleichmäßigkeit zwischen Club und Home abgespielt hat, rast um den Planeten, um zu beweisen, dass dies mit ebenso mathematischer Zuverlässigkeit in genau 80 Tagen möglich ist. Deine Romantik besteht in Eisenbahnstörungen, versäumten Schiffsanschlüssen und deren geistesgegenwärtiger Überwindung. Noch ehe das Jahrhundert Abschied nimmt, erzeugt es die zwei größten Veränderer der äußeren Realität, die die neueren Zeiten erblickt haben. Das Automobil und den Kinematografen. Die elektromagnetische Lichttheorie. Das Weltbild sowohl der theoretischen wie der praktischen Physik erfuhr eine entscheidende Umorientierung durch zwei Entdeckungen, an denen wiederum Deutschland in hervorragendem Maße beteiligt war. Sie sind bezeichnet durch die Zauberworte Röntgenstrahlen und drahtlose Telegrafie. Wir erinnern uns, dass bereits im 17. Jahrhundert Huygens in seiner Undulationstheorie behauptet hatte, das Licht werde durch die Schwingungen eines besonderen, elastischen Stoffes, des Äthers, fortgepflanzt. Aber gegen die Autorität Newtons nicht durchdringen konnte, dessen Emissionstheorie das Licht als feine, von den leuchtenden Körpern ausgeschleuderte Materie ansah. 100 Jahre später griff Euler, der größte Mathematiker seiner Zeit, auf Huygens zurück, indem er betonte, dass bei Lichtphänomenen niemals ein Materialverlust zu konstatieren sei. Vielmehr diese ganz ebenso wie der Schall durch Schwingungen zustande kämen, nur dass hier der Äther die Rolle der Luft spiele. Am Anfang des 19. Jahrhunderts führte Thomas Young auch die Farben auf bloße Unterschiede in der Anzahl der Schwingungen zurück, die während derselben Zeiteinheit unser Auge treffen. Je nach der Schnelligkeit, mit der die Ätherbewegung auf unsere Netzhaut einwirkt, haben wir in absteigender Ordnung die Empfindungen des Violett, Blau, Grün, Gelb, Orange, Rot. 1835 wies Ampère nach, dass auch die Wärmeempfindung in ihrer Entstehungsweise von der Lichtempfindung nicht verschieden ist. Licht und Wärme sind dieselbe Naturerscheinung. Wirft ein Körper die Lichtstrahlen zurück, so nennen wir ihn leuchtend. Lässt er sie permeieren, so nennen wir ihn durchsichtig. Werden sie von ihm weder reflektiert noch hindurchgelassen, sondern absorbiert, so nennen wir ihn warm. 10 Jahre später stellte Faraday fest, dass auch die Elektrizität mit Licht und Wärme wesensgleich ist. Alle drei sind Bewegungen desselben Mediums. Hierauf baute 1873 Maxwell seine elektromagnetische Lichttheorie. Nach ihr ist Elektrizität nichts anderes als Erzeugung von Transversalwellen im Äther, die von sehr verschiedener Länge sein können, aber stets dieselbe Geschwindigkeit besitzen wie das Licht, nämlich 300.000 Kilometer in der Sekunde. Die Richtigkeit dieser Theorie wurde von dem genialen, früh verstorbenen Physiker Heinrich Hertz experimentell bewiesen. Mit Hilfe eines sehr sinnreich konstruierten Apparates des Hertzschen Oszillators. Er berichtete hierüber in einem Vortrag, den er 1889 vor der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Heidelberg hielt. Meine Behauptung, erklärte er, sagt geradezu aus, das Licht ist eine elektrische Erscheinung. Das Licht an sich, alles Licht. Das Licht der Sonne, das der Kerze, das eines Glühwurms. Nehmt aus der Welt die Elektrizität und das Licht verschwindet. Nehmt aus der Welt den lichttragenden Äther und die elektrischen und magnetischen Kräfte können nicht mehr den Raum überschreiten. Wir sehen nicht mehr in den Leitern Ströme fließen, Elektrizitäten sich ansammeln. Wir sehen nur noch die Wellen in der Luft, wie sie sich kreuzen, sich vereinigen, sich stärken und schwächen. Wir blicken Elektrizität an 1000 Orten, wo wir bisher von ihrem Vorhandensein keine sichere Kunde hatten. In jeder Flamme, in jedem leuchtenden Atome sehen wir einen elektrischen Prozess. Auch wenn ein Körper nicht leuchtet, solange er nur noch Wärme ausstrahlt, ist er der Sitz elektrischer Erregungen. Nach Stahls Wärmestoff und Newtons Lichtstoff wurde nun also auch die Elektrizität des Rangs eines Stoffes entkleidet, dafür aber zu einer Kraft von allmächtiger Ubiquität erhoben. Elektromagnetische Wellen, die eine Länge von 4 bis 7,5 Zehntausendstel eines Millimeters besitzen, wirken auf unser Auge als Licht. Von da an bis zu etwa 50.000steln eines Millimeters empfinden wir sie als Wärme. Erreichen sie eine Länge von einigen Zentimetern bis zu vielen Metern, so äußern sie sich als Elektrizität. Elektrische Wellen sind Lichtwellen von sehr großer Schwingungsdauer. Beide sind Zustandsänderungen desselben Äthers. Eine unmittelbare Folge der Hertzschen Arbeiten war die Erfindung des Kohärers durch Branly, 1890, der äußerst empfindlich auf elektrische Wellen reagiert. Hieran knüpfen sich die Versuche Marconis, dem 1896 durch Errichtung von Antennen die Konstruktion des ersten praktisch brauchbaren Apparats für drahtlose Telegrafie gelang. Die Radioaktivität. In demselben Jahr entdeckte Becquerel die nach ihm benannten Strahlen, nachdem ihm wenige Monate früher Röntgen mit der Auffindung der X-Strahlen vorangegangen war. Auch die Becquerel-Strahlen sind elektrische Phänomene, wie die Lichtstrahlen. Sie unterscheiden sich aber von diesen dadurch, dass sie weder reflektiert noch gebrochen, dagegen durch elektrische und magnetische Kräfte abgelenkt werden. Und vor allem besitzen sie die geheimnisvolle Gabe, dass sie, obgleich selbst unsichtbar, undurchsichtige Stoffe zu durchleuchten vermögen. 1898 entdeckten Pierre und Marie Curie in der Pechblende 2 neue Elemente. Dem einen gab Frau Curie, eine gebürtige Polin, den chauvinistischen Namen Polonium. Das andere wurde von ihrem Gatten sehr zutreffend Radium getauft. Seine Haupteigenschaft ist nämlich die Radioaktivität, die Fähigkeit, dauernd Becquerel-Strahlen auszusenden. Hierauf machte William Ramsay die noch merkwürdigere Entdeckung, dass das Radium durch Atomzerfall beständig ein Gas, die sogenannte Emanation, erzeugt, die sich nach mehreren komplizierten Zwischenprozessen schließlich in Helium verwandelt, ein Edelgas, dessen Existenz bereits 1868 auf spektralanalytischem Wege in der Sonnenatmosphäre nachgewiesen worden war, auf Erden aber bis dahin nicht festgestellt werden konnte. Wird die Emanation mit Wasser in Berührung gehalten, so bildet sich ein anderes gasförmiges Element, das Neon. Bringt man sie mit Kupfer oder Silbersalzen zusammen, so entsteht ein drittes, das Argon. Das Radium ist also ein Element, das sich fortwährend in andere Elemente verwandelt. Ferner haben die Radiumsalze Das reine Metall ließ sich noch nicht isolieren. Die Eigenschaft, dass sie die Luft, durch die sie ihre Strahlen senden, elektrizitätsleitend machen, ionisieren. Und dass sie alle Körper, die sich in ihrer Nähe befinden, vorübergehend radioaktiv machen, mit induzierter Radioaktivität ausstatten. Man suchte dies auf dem Boden der sogenannten Elektronentheorie zu erklären, die eine Art Rückkehr zur Annahme eines Elektrizitätsstoffs bedeutet, indem sie als letzte Bausteine Elektronen voraussetzt, negativ oder positiv geladene elektrische Einheiten, die viel tausendmal kleiner sind als die kleinsten Atome. Die induzierte Radioaktivität würde dann darauf zurückzuführen sein, dass alle Atome aus Elektronen bestehen, die aber im Falle des Radiums labile Systeme bilden. Daher aus dem Atomverband auszutreten und sich geradlinig als sogenannte Korpuskularstrahlen fortzubewegen vermögen. Im Allgemeinen denkt man sich ein Atom wie ein Sonnensystem gebaut. Worum um einen positiv geladenen Zentralkörper die negativen Elektronen als Planeten kreisen, nach denselben Gesetzen, die Kepler für die Bewegung der Gestirne aufgestellt hat. Nun ist aber die Elektronentheorie, die in ihren Grundlagen auf Helmholtz zurückgeht, mit der Hertzschen Wellentheorie offenbar ganz unvereinbar. Infolgedessen versuchte der holländische Physiker Lorentz 1892 aus beiden eine Synthese zu bilden, indem er annahm, dass alle elektrischen Vorgänge, die sich innerhalb der Körper vollziehen, auf der Basis der atomistischen Stofftheorie, also durch die Annahme von Elektronen, zu erklären seien. Dagegen alle elektrischen Fernwirkungen durch Schwingungen, also nur unter Zuhilfenahme des Äthers. Dieser Ausgleich ist allgemein akzeptiert worden. Ich muss ihn jedoch zu meinem Bedauern ablehnen, da er an die Abgrenzung nach Einflusssphären erinnernd, wie sie in der Kolonialpolitik üblich ist, eine reine Verlegenheitslösung, ja eine unbewusste Bankrotterklärung der gesamttheoretischen Physik bedeutet, die mit einer plumpen und einseitigen Weltformel in eine Sackgasse geraten ist, dies aber vor sich selbst nicht wahrhaben will. Materialistisch lässt sich die Materie eben nicht erklären. Dies verkannt zu haben, war der Grundirrtum der ganzen modernen Naturwissenschaft. Auch in der Lichttheorie hat man neuerdings, um die Elektronen um jeden Preis zu retten, zu einer Mischhypothese gegriffen, die sich als eine verkappte Rückkehr zu Newton darstellt, indem man annimmt, dass das Atom durch Übergang der Elektronen von einer höheren zu einer niedrigeren Energiestufe elektromagnetische Wellen aussendet, die sich als Lichtstrahlen kundgeben. Alle diese Theorien sind nichts als geistreiche Spielereien, deren Lebensdauer zu dem Ewigkeitsgehalt, mit dem sie sich zu brüsten pflegen, in lächerlichem Kontrast steht. Berufen Sie sich darauf, dass Sie experimentell bewiesen seien, so ist Ihnen zu erwidern, dass sich alles experimentell beweisen lässt. Dies hängt nur von der Geschicklichkeit und Glaubensbereitschaft des Experimentators ab. Auch das Phlogiston ist experimentell bewiesen worden. Und obgleich es ein offenkundiges Hirngespinst war, hat dies doch keineswegs verhindert, dass Lavoisier, Haller und andere große Gelehrte mit seiner Hilfe die aufschlussreichsten chemischen Entdeckungen und die wohltätigsten medizinischen Kuren vollbracht haben. Aufgrund des ptolemäischen Systems wurden die Sonnen- und Mondfinsternisse ebenso exakt vorausgesagt wie heutzutage, was zugleich der experimentelle Beweis für seine Richtigkeit war. Theorien sind Überzeugungen. Und Überzeugungen werden dadurch bewiesen, dass man sie hat. Physikalische und chemische Allgemeinbegriffe, die man für die richtigen hält, stecken immer schon im Ansatz der Anfangsgleichung, von der man ausgeht. Kein Wunder, dass sie am Schluss der Operation wieder rausfallen. Was Wundt, natürlich vom wissenschaftlich orientierten Standpunkt, einmal gegen die spiritistischen Experimente Zöllners vorbrachte, lässt sich auf alle Experimente anwenden, auch auf die seinigen. Wer an Zauberei glaubt, macht über sie Experimente. Und wer nicht an sie glaubt, macht in der Regel keine. Da aber der Mensch bekanntlich eine große Neigung hat, was er glaubt, bestätigt zu finden und zu diesem Zwecke sogar einen großen Scharfsinn anwendet, um sich selbst zu täuschen, so beweist mir das Gelingen solcher Experimente zunächst nur, dass die, die sie machen, auch an sie glauben. Gerade die staunenswerten Entdeckungen der Radiologie hätten dem Naturforscher das Ignorabimus eindringlich ins Bewusstsein rufen müssen. Denn durch sie wurden drei seiner Fundamentalvorstellungen depossediert, indem deren Definitionen sich vollkommen auflösten. Einer der grundlegenden Begriffe war in der Chemie bis dahin das Element, dessen Kardinaleigenschaft in seiner Unverwandelbarkeit besteht. In der Physik das Atom, dessen entscheidendes Merkmal die Unteilbarkeit ist. In der Optik der opake oder dunkle Körper, dessen Wesen darauf beruht, dass er die Lichtstrahlen verschluckt. All diese Definitionen sind nunmehr unhaltbar. Ja, fast zum Unsinn geworden. Die Atomzertrümmerung. Man hat hieran aber noch weitergehende Folgerungen geknüpft. Wenn bei dem Vorgang der Radioaktivität sich vom Atomkern Elektronen abspalten, so besteht die Hoffnung, dass dies auch künstlich bewirkt werden kann. In der Tat gelang in Rutherford, dieser Name hatte schon einmal in der Geschichte der Naturwissenschaften Epoche gemacht, da sich an ihn die Entdeckung des Stickstoffs knüpft, im Jahre 1911 solche Atomzertrümmerungen, wenn auch nur in sehr geringem Ausmaße und unter besonders günstigen Bedingungen. Immerhin besteht die theoretische Möglichkeit, dass man eines Tages, auf diesem Wege fortschreitend, imstande sein wird, die ungeheuren, aber für gewöhnlich gebundenen Energiemengen, deren Sitz das Atom bildet, freizumachen und zu verwerten. Es ist berechnet worden, dass durch die Dissoziation eines einzigen Pfennigstücks etwa 13,5 Milliarden Pferdekräfte aktiv werden würden. Die Entbindung der intraatomischen Energie würde selbstverständlich eine vollkommene Umwälzung aller irdischen Verhältnisse zur Folge haben. Hingegen können nur sehr naive Personen glauben, dass dies auch die Lösung der sozialen Frage bedeuten würde. Da der Normalmensch, der freilich gar nicht der Normale ist, aber unser Wirtschaftsleben beherrscht, als gedankenloser Schurke geboren wird und stirbt, so ist zu vermuten, dass derartige Errungenschaften der Technik, ganz ebenso wie die bisherigen, nur zu neuen Formen der allgemeinen Habsucht und Ungerechtigkeit führen würden. Man stelle sich vor, dass vor 200 Jahren jemand prophezeit hätte, in welchem Maße es der Menschheit gelingen würde, die magnetische Energie, die elektrische Energie, die Sonnenenergie, die in der schwarzen Kohle und die Wasserenergie, die in der weißen Kohle aufgespeichert ist, nutzbar zu machen. Welche ganz selbstverständlichen Schlüsse auf paradiesische soziale Zustände hätten die Philanthropen daraus gezogen. Stattdessen ist alles viel schlimmer geworden. Und Europa zerfällt in kapitalistische Staaten, in denen die meisten Bettler sind. Und in Sowjetstaaten, in denen alle Bettler sind. Nein. Durch die Aktivierung des Atoms würden bloß die oberen noch gieriger, die unteren noch ärmer. Also beide noch hungriger werden und die Kriege noch bestialischer. Zur Lösung der sozialen Frage bedarf es einer moralischen Emanation, Strahlenerzeugung und Atomzerrüttung. Fabia und Katheder-Sozialisten. Im Sinne einer solchen haben zu Ausgang des Jahrhunderts die Fabia sehr vorurteilslos und wohltätig gewirkt, weshalb sie eine besondere Erwähnung verdienen. Die Fabian Society, gegründet 1883, der Sidney und Beatrice Webb, Wells, Shaw, die später so berühmte Theosophin Annie Besant und viele andere edle und begabte Menschen angehörten, entwickelte in ihren Fabian Tracts, Essays, News, die über die ganze Welt verbreitet waren, kein bestimmtes Credo. Ihr Motto lautete: Den richtigen Moment musst du abwarten, wie Fabius es geduldig tat, als er gegen Hannibal kämpfte, obgleich mancher sein Zögern tadelte. Aber wenn die Zeit kommt, musst du kräftig zuschlagen wie Fabius. Oder dein Warten wird ganz vergeblich gewesen sein. Unter Sozialismus verstand sie ganz allgemein einen Plan, allen gleiche Rechte und gleiche Möglichkeiten zu sichern. Der Sozialismus wird sich geräuschlos und ohne dass es seinen Opfern zum Bewusstsein kommt, verwirklichen. Wir stehen, sagt Sidney Webb, bereits mitten im Sozialismus. Unsere Gesetzgeber sind schon alle, ohne es zu wissen, Sozialisten. Und die Wirtschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts ist eine fast ununterbrochene Kette des Fortschritts im Sozialismus. Einen verwandten Standpunkt vertrat in Deutschland eine große wissenschaftliche Schule, die sich zur historischen Nationalökonomie bekannte, im Gegensatz zur dogmatischen oder klassischen, deren Begründer Adam Smith und Vollender John Stuart Mill war. Dieser hatte behauptet, dass es im Wirtschaftsleben eine Reihe natürlicher Gesetze gebe, da die elementaren Bedürfnisse des Menschen stets dieselben seien. Das Wesen dieses in allen Ländern und Zeiten gleichen Homo economicus gelte es zu ergründen und in bestimmten volkswirtschaftlichen Axiomen zu fixieren. Die wichtigsten: das Bevölkerungsgesetz, das Lohngesetz, das Gesetz der freien Konkurrenz, das Gesetz des Angebots und der Nachfrage haben wir bereits kennengelernt. Hierüber entbrannte ein Gelehrtenstreit. Die deduktive Schule, geführt von Professor Menger, bezeichnete als den Hauptinhalt der Wirtschaftswissenschaft das Generelle, das Typische, die typischen Relationen. Die historische Schule, an ihrer Spitze Professor Schmoller, erklärte die klassischen Gesetze für abstrakte Nebelbilder, denen jede Realität mangelt, und die Nationalökonomie für eine rein induktive Wissenschaft, die es ausschließlich mit dem konkreten Leben der Vergangenheit und Gegenwart und dessen Deskription zu tun habe. Der Zusammenhang dieser ideenfeindlichen, wirklichkeitsfreudigen Richtung, die um die Wende der 80er Jahre allmächtig wurde, mit der gleichzeitigen naturalistischen Bewegung in der Kunst, ist unverkennbar. An die Stelle des bisherigen Absolutismus, erklärten die Anhänger der historischen Schule, müsse der theoretische und praktische Relativismus treten. Die Gesetze der Nationalökonomie seien überhaupt gar keine Gesetze, wie etwa die physikalischen und chemischen. Denn diese gelten überall und immer, jene nur unter ganz bestimmten wandelbaren geschichtlichen Bedingungen. Sie hatten hierin insofern recht, als die Volkswirtschaft in der Tat immer nur das Produkt des jeweils gegebenen historischen Zustandes ist und ihre Lebensgesetze daher ebenso wenig Ewigkeitscharakter besitzen wie dieser. Übersahen jedoch, dass dies das Schicksal aller menschlichen Betätigungssphären und der aus ihnen gezogenen Wissenschaft und daher die Aufstellung von theoretischen Gesetzen hier ebenso berechtigt und ebenso unberechtigt ist wie auf anderen Gebieten. Auch die Sprachgesetze, die Naturgesetze, ja sogar die mathematischen Gesetze sind bloße Deduktionen aus den bisherigen Beobachtungen und verändern sich sofort, wenn Widersprechende hinzutreten. Ja, es ist nicht mal eine neue Empirie nötig, um sie aufzuheben, sondern hierzu genügt eine einfache Verschiebung des allgemeinen Weltgefühls, dessen bloße Funktionen sie sind. Wissenschaften sind nichts als Stenogramme unserer Vorurteile. Die Vertreter der historischen Richtung entwickelten aber auch eine sehr bemerkenswerte praktische Wirksamkeit. Sie lehrten, der Staat sei das Organ der moralischen Solidarität und habe daher nicht das Recht, der Not eines Teils der Bevölkerung gleichgültig gegenüberzustehen. Die Zentralgewalt sei verpflichtet, die wirtschaftlichen Beziehungen auf allgemein befriedigende Weise zu regeln. Die Aufrechterhaltung des Privateigentums sei jedoch zur Steigerung der Produktion unerlässlich, da sie nur die individuelle Initiative der Wirtschaftssubjekte in Spannung erhalte. Der Propaganda der Staatssozialisten, wie sie sich nannten, sind eine Reihe von Gesetzen und Kontrollmaßnahmen zum Schutz der Arbeiter zu verdanken. Von den Gegnern im liberalen Lager erhielten sie den Spottnamen Kathedersozialisten, weil sich unter ihnen sehr viele Professoren befanden. Bismarck aber erklärte, er sei selber Kathedersozialist. In Frankreich vertraten die Interventionisten ähnliche Prinzipien. Die Gymnasialreform. Auch die Versuche, den gelehrten Unterricht zu reformieren, ergaben sich unmittelbar aus den naturalistischen Tendenzen der Zeit. Die Angriffe, die sich in Deutschland Ende der 80er Jahre gegen das humanistische Gymnasium richteten, kamen hauptsächlich aus zwei Lagern. Von den industriell interessierten Kreisen der höheren Bourgeoisie und von der militaristisch orientierten preußischen Hofpartei. Die Ersteren erhoben die jedermann bekannten Einwände von der praktischen Nutzlosigkeit der toten Sprache und plädierten für die Verdrängung der klassischen Bildung durch eine sogenannte realistische, das heißt für Annäherung an die Gewerbeschulen. Die letztere wies darauf hin, dass die vorwiegende Beschäftigung mit dem Altertum dem Patriotismus nachteilig sei und forderte einen Unterricht auf nationaler Grundlage, also etwa im Rahmen der Kadettenschulen. Andererseits lässt sich nicht leugnen, dass der Gymnasialunterricht in der Tat noch einen fast mittelalterlichen Charakter trug und in seiner formalistischen Verknöcherung noch sehr deutlich seine Herkunft von den Klosterschulen verriet. Eine wirklich harmonische Bildung, die alle Gebiete des Menschlichen gleichmäßig umfasst und allein ein Recht darauf gehabt hätte, klassisch zu heißen, vermittelte er nicht. 1890 fanden die Dezemberkonferenzen statt. Zusammenkünfte von Schulmännern, in denen nach langen Debatten einige Erleichterungen durchgesetzt wurden. Entfall der Reifeprüfung aus Geschichte bei genügenden Klassenleistungen, aus Geografie überhaupt. Verminderung der Unterrichtsstunden in den alten Sprachen. Auflassung des lateinischen Aufsatzes und des Gebrauchs der lateinischen Sprache bei mündlichen Examen. Damit war niemand zufriedengestellt. Die Anhänger des Alten weinten um den lateinischen Aufsatz. obgleich dieser niemals etwas anderes gewesen war als eine Komödie des freien Sprachgebrauchs, denn er bestand in bloßer mechanischer Permutation einer Handvoll ciceroianischer Phrasen. Und um die lateinische Unterrichtssprache, obgleich diese eine vollkommene Posse war, denn was konnte es närrischeres geben als einen Röllchen geschmückten, bebrillten Kleinbürger, der sich gegen seine Mitmenschen der Redeweise eines römischen Quiriten bediente. Die Radikalen aber wollten überhaupt kein Latein und kein Griechisch. Diese Menschen gingen von der naiven Ansicht aus, dass der Wert einer Sprache sich lediglich nach ihrer Verwendbarkeit als Verständigungsmittel bemesse. Sie vergaßen dabei, dass jede, auch die tote Sprache, der Niederschlag einer einmaligen menschlichen Seelenform ist und im Falle der beiden klassischen Sprachen einer sehr hohen, in welche man auf anderem als philologischem Wege nicht eindringen kann. Indes ließe sich dies vielleicht noch verschmerzen. Aber man kann ohne Latein und Griechisch nicht bloß das Altertum, sondern auch die gesamte Kultur der Neuzeit nicht verstehen, die mit Dantes göttlicher Komödie der höchsten Summe der lateinischen Scholastik anhebt und in Goethes Faust der Tragödie des Erzhumanisten ausklingt. Alles, was dazwischen liegt, ist Renaissance, Wiedererweckung der Antike. Kein Philosoph, kein Dichter von europäischem Range ist ohne die Kenntnis des Alten zu begreifen. Unsere gesamte abendländische Wissenschaft ist von ihren ersten bis zu ihren jüngsten Tagen von antiken Quellen gespeist. Und auch die realistischen Disziplinen, die Medizin, die Physik, die Technik, sind bis in ihre alltäglichste Terminologie hinein extrem klassizistisch. Ja, sogar die eigene Muttersprache kann man nur auf dem Wege über die toten Sprachen beherrschen. Man wird ohne die Schule des Lateinischen nie ein vollkommen präzises, klares und flüssiges Deutsch und ohne Bekanntschaft mit dem Griechischen nie ein philosophisches Deutsch schreiben lernen. Und in der Tat hat es keinen klassischen deutschen Stilisten gegeben, der der klassischen Sprachen unkundig gewesen wäre. Wie denn auch deren früher viel allgemeinere Verbreitung im Mittelstand die Ursache ist, warum man bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts in Briefen, Tagebüchern und allen anderen schriftlichen Äußerungen so selten auf elendes Deutsch trifft, während dies seither durch die Zeitungen mächtig gefördert im Privatverkehr beinahe zur Regel geworden ist. Was das Gymnasium wert ist, beweist sich weniger an denen, die es besucht, als an denen, die es nicht besucht haben. Lieber Bruno, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ich persönlich muss sagen, ja, aber erst seit kurzem. Also ich entdecke ihn gerade für mich. Es ist so, dass ich vor kurzem eigentlich nur eine seiner Kurzgeschichten gelesen habe, Die Rückkehr der Zeitmaschine. Und die hat mich jetzt irgendwie dazu geführt, mich mehr für ihn zu interessieren. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen die Kulturgeschichte der Neuzeit auf meinem Nachtkasten liegen, habe auch schon ein bisschen begonnen reinzulesen und finde ihn einen sehr, sehr interessanten Mann, weil ich seinen Schreibstil sehr, sehr gut finde. Also er hat einen Schreibstil, der jetzt nicht vielleicht der exaltierteste im künstlerischen Aspekt vielleicht ist, aber er ist leicht verständlich dadurch, dass er sehr dramatisch eigentlich agiert. Das gefällt mir sehr gut. Wie du mir vorher erzählt hast, hast du die Einleitung vor allem schon gelesen, wo ja eigentlich Friedells Gedankengebäude schon sehr klar dargelegt wird. Fängst du etwas an mit diesem persönlichen Ansatz, wo er sagt, es gibt keine Objektivität in der Geschichtsbetrachtung, deswegen versuche ich es erst gar nicht? Ja, ich kann damit sehr, sehr viel anfangen, da ich gerade durch mein Studium, also ich habe Philosophie studiert, die Objektivität sehr gerne anzweifle. Und gerade in den Geschichtswissenschaften ist das ja auch heutzutage eine große, große Frage, weil Geschichte nun mal von denen gemacht wird, die sie schreiben. Und er sagt nicht, dass er ein objektives Werk verfasst, sondern er sagt, ich zeige euch sozusagen, wie ich die Geschichte beschreibe. Ich möchte eine Kulturgeschichte anbieten, so in der Art. Und ich finde das ganz schön, da Objektivität nicht möglich ist. Ich finde es auch sehr nett, dass gerade in dem Teil, den ich jetzt gelesen habe, er dasselbe Problem in der Wissenschaft anspricht, mit den Theorien, die eigentlich nur Überzeugungen sind und dann gelten, wenn man eine Überzeugung hat. Bist du schon auf Punkte gestoßen, die dir nicht so gefallen haben, wo du meinst, da hat er jetzt aber irgendwie daneben gehabt? Naja, also dadurch, dass ich jetzt noch nicht sehr viel davon gelesen habe, leider, Weil es nun mal doch ein Wälzer ist, ist es so, dass ich Teile gefunden habe, die mir bis jetzt sehr gut gefallen, was vielleicht ist, gerade in dem Kapitel, das wir gerade gelesen haben, sind einige Theorien, die er sozusagen anzweifelt, heutzutage eben noch stärker unterstützt worden. Also gerade diese elektromagnetischen Wellen und der Welle-Teilchen-Dualismus ist nun mal in der Lichttheorie ganz, ganz stark vorhanden bis heute. Also da kann er nicht wirklich eine Antwort geben, sagen wir so. Friedel sieht dieses Zeitalter, über das du gerade gelesen hast, gewissermaßen als eine Art Keimzelle unserer heutigen modernen Gesellschaft. Also er sieht da zum Beispiel den Tempowechsel, dass da eine Beschleunigung in die Welt getreten ist, dass die Welt begonnen hat, kleiner zu werden durch die Kommunikationstechniken. Auch das Radio wurde damals erfunden, Marconi kommt sogar kurz vor, hat allerdings noch einige Zeit gedauert, bis sie sich durchgesetzt hat. Siehst du das auch so? Ja, also diesen Tempowechsel, den er hier beschreibt, der hat sich bis heute eigentlich durchgezogen. Es ist die Welt, meiner Meinung nach, hat sich die Geschwindigkeit, mit der wir voranschreiten, um ein Vielfaches noch erhöht seit jener Zeit. Die technischen Entwicklungen der letzten Jahre führen einfach zu einer unglaublichen Schnelligkeit. Wenn wir uns ansehen, jede Information ist pausenlos abrufbar. Wir haben unsere Handys, unsere Smartphones, wir schauen drauf und können sofort nachschauen, ja, das stimmt oder stimmt nicht gut, da ist wieder die Objektivitätsfrage, denn wer schreibt es ins Internet? Aber gleichzeitig ist genau das, was er angesprochen hat, heute in einem Vielfachen vorhanden. Also ja, ich stimme ihm zu, es ist eine Keimzelle des heutigen Lebens sozusagen. In einem weiteren Punkt ist er eigentlich sehr weitsichtig gewesen und sehr klarsichtig, nämlich wie er schreibt, dass die Atomenergie zwar eine Umwälzung bringen wird, aber die soziale Frage nicht lösen. Die soziale Frage ist leider bis heute nicht gelöst. Ich meine, in der Zwischenzeit, seitdem er die Kulturgeschichte verfasst hat, ist auch einiges gerade in der sozialen Frage passiert. Leider auch keine Lösung. Und dass wir uns auf den technischen Fortschritt konzentrieren und auf die Wirtschaft, die damit sehr stark einhergeht, wie wir überall sehen, hat nun mal dazu geführt, dass die soziale Frage noch mehr in den Hintergrund geraten ist. Denn Fortschritt und die soziale Frage, man ist sich nun mal nicht ganz sicher heutzutage, wie man das vereinen soll. Wie soll man allen gleich viel geben können, wenn nicht jeder damit gleich viel machen kann? Und deswegen gibt man eher denen heutzutage etwas, die mehr daraus machen können, was für mich persönlich ein großes Problem ist. Also die Möglichkeiten, die Ressourcen haben, daraus mehr zu machen. Und das hat sehr viel mit diesem technischen Fortschritt zu tun. Andererseits erleben wir eigentlich durch Internet und Computer, dass viele Ressourcen und vor allem viele Produktionsmittel in einer gewissen Weise demokratisiert wurden und leichter zugänglich sind. Dennoch hat es an den Machtverhältnissen eigentlich nichts geändert. Im Gegenteil, es hat sie weiter verfestigt, in meiner Beobachtung jedenfalls. Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Also das Internet ist einerseits zum Beispiel ein Riesensegen, weil es schwerer ist, sozusagen Informationen zu bündeln. Es ist also, man kann irgendwie nicht mehr bestimmen, was an wen gelangt. Gut, China und einige Staaten schaffen das vielleicht noch, aber gleichzeitig gibt es überall Hacker, die dagegen vorgehen können und etwas für andere Leute zugänglich machen. Das Problem ist aber nur, dass wir im Internet überhaupt keine Kontrolle des Ganzen mehr haben, was da vorhanden ist. Ich meine, ein großer Teil des Internets ist unbekannt, das Territorium, wie auch zum Beispiel jetzt in dem Kapitel das Ungewisse auch vorkam. Ich finde, dass das Ungewisse ein großer Teil der menschlichen Existenz ist und gerade auch im Internet lustigerweise auftritt, weil das Internet vom Menschen geschaffen wurde. Und alles, was der Mensch schafft, nur widerspiegelt, dass der Mensch auch noch immer das Ungewisse, dass das Unsichtbare vor seinen Augen hat. Interessant fand ich auch das Kapitel über die Gymnasialreform. Erstens, dass er das für so wichtig hält, es in die Kulturgeschichte aufzunehmen. Zweitens, weil ich ja in seinem Blickwinkel praktisch als naiver Radikaler einzustufen wäre. Ich habe den Lateinunterricht nie befürwortet in meinem Leben. Ich muss dazu sagen, dass ich ihn sehr wohl befürworte. Also ich habe 6 Jahre lang Lateinunterricht gehabt. Und diese 6 Jahre waren nicht die schönste Zeit. Und damals ging es mir irrsinnig auf die Nerven. Aber genau das, was er hier drinnen schreibt, unterschreibe ich vollkommen. Also es bedeutet für mich sehr, sehr, sehr viel, die alten Sprachen zu beherrschen, weil auf den alten Sprachen nun mal jegliche Entwicklung der Neuzeit basiert und unser Wissen darauf basiert und wir gerade die philosophische Terminologie nicht verstehen können, ohne die alten Sprachen zu beherrschen. Und mein Wissen im Latein hat mir unglaublich geholfen, durch mein Studium zu kommen. Ich muss gestehen, dass ich vor allem zwei Fertigkeiten im Lateinunterricht erlernt habe. Das eine ist, dass ich die schon in der Volksschule eigentlich in Angriff genommene Kunst des Ohrenwackelns zu doch sehr hoher Perfektion gebracht habe. Und das zweite tatsächlich eine Fähigkeit, die mir schon oft im Leben genützt hat und bis heute nützt. Ich kann in nahezu jeder Körperhaltung auf Wunsch ziemlich schnell einschlafen. Ich muss sagen, solche Dinge passieren jedem im Lateinunterricht. Man lernt sich ganz anders kennen. Ich zum Beispiel habe Ausreden erfunden, die ich mir vorher nicht hätte ausdenken können, um plötzlich den Unterricht zu verlassen und nicht wiederzukommen. Aber es ist ein Unterricht, der, wenn er richtig umgesetzt wird, und dazu braucht es noch Reformen, denn der Lateinunterricht ist noch immer sehr veraltet, einem sehr viel geben kann. Und gerade eine humanistische Bildung ist für geisteswissenschaftlich orientierte Menschen unerlässlich. Und dazu gehört das Latein, aber auch das Altgriechische, das ich jetzt erst an der Universität wirklich gelernt habe und mir sehr, sehr, sehr, sehr viel gibt. Wenn ich jetzt Texte lese, muss ich nicht mehr nachschlagen, sondern ich weiß sofort, was das Wort bedeutet und merke es mir auch. Denn Nachschlagen ist immer so eine Sache, da braucht man 5-6 Mal nachschlagen, bis man sich's merkt. Du stehst gerade vor deinem ersten Semester als Student der Wiener Filmakademie. Egon Friedell hat den Film an sich sehr begrüßt, hat aber gemeint, dass die Einführung des Tonfilms gewissermaßen ein Sündenfall gewesen sei, weil damit habe der Film aufgehört, eine eigenständige Kunstform zu sein. Würdest du das auch so sehen? Jein. Ich persönlich liebe sehr, sehr viele Stummfilme. Also gerade zum Beispiel den frühen experimentellen Film, wie jetzt zum Beispiel das Kabinett des Dr. Caligari oder so. Das sind großartige Filme, wo ich sehr stark verstehen kann, was er meint. Denn da ging es um das optische Erzählen, um das Kreieren einer neuen Welt, die noch völlig unabhängig von den Geräuschen war sozusagen. Und die Geräusche kamen hinzu, wurden im Kino live dazu gespielt. Gleichzeitig sage ich aber, dass es einem irrsinnige Möglichkeiten gegeben hat, den Ton zu integrieren. Denn der Film ist für mich besonders eins. Eine Kunstform, in der man alle Arten der Kunst mit einfließen lassen kann. Die Fotografie natürlich ganz stark, es ist bewegte Fotografie. Die Musik durch den Tonfilm jetzt noch viel mehr. Das Theater sowieso, der Film kommt aus dem Theater. Aber auch die bildende Kunst. Ich meine, die Optik ist für mich ganz, ganz wichtig. Und das war sie vielleicht damals mehr, als sie heute ist. Heute ist es aber trotzdem so, dass wir diesen 3D-Kult zum Beispiel jetzt haben, der auch ein rein optischer Kult ist. Also ich sehe es nicht so wie Friedell. Ich sehe es eigentlich als einen Fortschritt. Aber du kannst mit dem Satz, also mit dem Blickwinkel was anfangen. Ja. Davor war es nun mal eine abgeschlossene eigene Welt. So würde ich sehen. Also es war diese Fantasiewelt, in der alles überzeichnet vorhanden war. Und es ging einfach nur darum, etwas entstehen zu lassen. Durch die Einführung des Tons wurde es vielleicht viel mehr zur Realität zurückgeführt, also das Medium Film. Und die Realität ist ein viel bestimmenderer Faktor geworden. Aber gleichzeitig halte ich das auch für sehr gut, denn man kann auch mit Ton, gerade in der Verbindung mit dem Bild, irrsinnige Fantasie entstehen lassen, wunderschöne Bilder. Ton kann so verstärkend wirken. Und gerade zum Beispiel ein kontrapunktischer Einsatz wäre vorher nicht wirklich möglich. Jetzt gibt es bewusste kontrapunktische Einsätze von Filmmusik, wo eine Situation einen völlig anderen Charakter bekommt, indem es zum Beispiel ein positives Lied spielt bei einer Kriegsszene. Also ich persönlich sehe es als etwas sehr Gutes. Vermutlich hat ihm auch gefallen, dass man im Kino einen Ort aufsuchen musste. Friedell war kein Freund davon, die Kunst in den Alltag zu tragen. Er schreibt an irgendeiner Stelle, dass er das Radio deswegen auch problematisch findet, das damals ganz, ganz in den Anfängen erst war, weil er es nicht gut findet, wenn man beim Bügeln Beethoven hört. Würdest du das auch so sehen? Und ich kann wieder nur Jein sagen, denn einerseits ist es so, dass ich ihm da zustimme. Ich persönlich sehe es auch als Problem unserer heutigen Zeit, dass die Kunst einen eigentlich nur noch Unterhaltungscharakter hat, ein etwas Beiläufiges ist. Du kannst Kunst immer konsumieren, du kannst auf dein Handy starren und hast, ja, jetzt schaue ich mal schnell die Fotos von irgendeinem Künstler durch, während ich nicht zuhöre bei irgendeiner anderen wichtigen Unterrichtsstunde zum Beispiel, wie wir das vorher besprochen haben. Gleichzeitig ist es eine große Möglichkeit für die Kunst, dass sie überall vorhanden sein kann. Und dass man auch zu Hause, während man vielleicht anderes zu erledigen hat, sich einer großen Kunst widmen kann. Und wer weiß, was für eine Emotion man beim Bügeln verspüren kann, wenn man Beethoven hört. Ich zum Beispiel höre beim Wäscheaufhängen manchmal gerne die Matthäus-Passion von Bach, weil sie mich einfach berührt und das Wäscheaufhängen so viel pathetischer wird. Das ist sehr nett. Gibt's was du von dir aus gerne einbringen würdest? Was ich anfangs angesprochen habe, diese philosophische Komponente, die ist mir persönlich sehr wichtig. Also das Problem der Objektivität ist eins, das in meinem Leben sehr, sehr bestimmend ist. Und ich finde das sehr schön, dass das Friedel in einem kulturgeschichtlichen Werk immer wieder mit einfließen lässt und auch in Bezug eben auf die Wissenschaft, wie in unserem Kapitel. Das finde ich persönlich sehr gut. Ich meine, einige Zeit später hat das dann zum Beispiel Hannah Arendt sehr, sehr gut beschrieben, was er hier beschreibt. Da hat sie dann das Problem der modernen Wissenschaft auch lustigerweise anhand der Entwicklung in der Neuzeit beschrieben. Nur hat sie sich da mehr auf Descartes berufen und den kartesischen Zweifel. Und hat erklärt, dass der kartesische Zweifel zwar unerlässlich war für die Entwicklung der modernen Wissenschaft gleichzeitig, aber seitdem der Wissenschaftler sich auf nichts mehr zu beziehen hat als auf sein Experiment, also die Überzeugung. Und er sich eigentlich nichts beweisen kann außer seine eigenen Gedankenstrukturen. Und das finde ich sehr schön, dass das Friedel in kleinerer Form eigentlich auch schon rüberbringt. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Bruno Krattochwill. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 26. September 2013, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.